Kundgabe 3487. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.05.1945. Trostreiche Vaterworte. Ihr alle, die ihr sorgenvoll in die Zukunft schaut. Ihr habt einen starken Helfer zur Seite, dem ihr euch gläubig anvertrauen könnt, so ihr nur seine Hilfe annehmen wollt. Ich selbst bin es, der euch führet und euch schützet vor jeglicher Gefahr des Leibes und der Seele, so ihr mich nur als euren Führer erwählet. Wendet euch an mich, rufet mich an in der Not, flüchtet zu mir in jeder Gefahr und glaubet fest daran, dass ich euch helfe, dass ich euch nicht in der Not lasse und dass ich alles so lenke, wie es gut ist für euch. Und ihr werdet unbekümmert jedem Tag entgegensehen können. Es werden alle Sorgen in ein Nichts zerstäuben. Immer wird sich ein Ausweg finden und immer wieder meine Hilfe erkennbar sein. Verberget euch nicht vor mir, sondern traget alle eure Nöte zu mir hin. Suchet mich, auf dass ich mich finden lassen kann. Haltet euch nicht fern von mir, sondern begehret meine Nähe, und immer werde ich bei euch sein und euch nimmermehr verlassen, was auch kommen mag. Und glaubet, dass mein Wort Wahrheit ist, das ich euch gab, als ich euch verheißen habe, dass keine Bitte mein Ohr berührt, ohne erfüllt zu werden. So ihr im tiefen Glauben steht und mir schrankenlos vertraut. Werdet nicht schwach in eurem Glauben, sondern stellet euch immer wieder vor, dass ich euch liebe, wie ein Vater seine Kinder liebt, denen er keine Bitte unerfüllt lässt, so wie dies ihnen nicht schadet. Gebet euch mir zu eigen mit allem, was euch lieb ist, und ich will euer Schicksal lenken, dass euch nichts mangelt. Ich will euch führen durch alle Fernisse hindurch und euer Erdenleben gestalten, dass es für euch erträglich ist. Nur vergesset mich nicht und mein Reich. Richtet euer Denken geistig, hebet eure Augen auf zu mir und traget mich stets im Herzen. Haltet Zwiesprache mit mir und bleibet so innig mit mir verbunden und ich will euch bedenken, geistig und irdisch. Und nichts soll euch bedrücken, denn ich sorge für euch und dies wahrlich in der rechten Weise. Denn meine Liebe zu euch ist unwandelbar und meine schützende Hand breite ich ständig über euch, die ihr mein sein wollet und danach trachtet, meinen Willen zu erfüllen. Amen.